im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ein bisschen später, aber nur ein klein bisschen. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt abgedreht und durchgeknallt. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ein ganz anderes Leben führen als die meisten von uns. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die besondere Vorlieben haben, in welchem Bereich auch immer, die Ticks haben und die bestimmte Marotten haben. Also, ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht gleich los mit Horst und Horst ist 52. Hallo Domian. Hallo Horst. So, schön, dass du da bist. Abgedreht. Ich freue mich auch. Ja, abgedreht und durchgeknallt. Bist du es? Ja, das bin ich mit Sicherheit. Ich habe also seit 35 Jahren eine Zwangsneurose. Aha. Die sehr, sehr extrem sich ausgeprägt hatte, so um die Jahre 2000 bis 2005. Mhm. Das heißt, ich habe also Zwangsgedanken gehabt, bin zum Beispiel mit einem Auto an eine Kreuzung gefahren, habe gedacht, oh, meiner Familie könnte was zustoßen, dann muss ich diesen Weg nochmal fahren. Mhm. Und so sah über sehr, sehr lange Zeit, also mein ganzes Leben im Prinzip aus, am Anfang halt. 10% mal. Lass mich fragen, du stehst mit dem Auto an der Ampel. Dann denkst du, meiner Familie könnte etwas zustoßen. Ja, dieser Gedanke kommt dann. Und dann bist du wieder zurückgefahren, um zu gucken, was mit der Familie los ist. Nein, nein, ich bin dann zurückgefahren und musste quasi diese Ampel nochmal überqueren, ohne den falschen Gedanken in Anführungsstrichen zu haben. Ach so, ja, ich verstehe. Das ist also, man bereinigt diese Situation dann durch diese Wiederholung quasi. Wie oft kam es vor, dass du dann zurückgefahren bist? Ja, also ich habe mal für eine Strecke von 15 Kilometern, für die man normalerweise etwa eine Viertelstunde braucht, mal 6 Stunden gebraucht. Das ist ja Wahnsinn. Also es ging nicht, ich halte es mal fest, es ging nicht um die reale Familie, sondern um den Gedanken. Das heißt, wenn du das nochmal neu dann gefahren bist, in der Hoffnung, dass du dann den Zwangsgedanken nicht hast. Genau. Und dann, wenn du nicht hattest, dann erst konntest du weiterfahren. Genau, und dann wäre der Familie eben auch nichts passiert. So der Gedanke. Mhm. Ja, also erzähl, das ist sehr nah dran an Ticks. Es gibt ja auch diese Krankheit Tourette, aber eben bei Zwangsgedanken ist das so. Ja. Ich weiß natürlich, dass das ist die zweite Komponente, dass das völliger Quatsch ist. Ja gut, aber mit Ratio hilft einem das ja nicht, daran zu gehen. Vielleicht noch ein Beispiel. Die Beispiele sind im Prinzip immer gleich. Die drehen sich um die Familie oder um irgendetwas anderes Akutes, was einen mal vermeintlich bedroht. Ich bin dann zu Hause angekommen. Von uns bis zur Haustür sind es ungefähr 100 Meter. Das habe ich dann 50 Mal wiederholt. Um dann überhaupt anzukommen, bin ich dann mit dem Arm am Rauputz vom Haus entlang geschlittert, um durch den Schmerz einfach so abgelenkt zu sein, dass ich in die Wohnung kam. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Wie bist du denn gekommen? So ein Haus hat ja so einen Rauputz. Und da habe ich die Ärmel hochgekrempelt und habe im Prinzip an der Hauswand entlang geschraubt, sodass der Schmerz diesen Gedanken verdrängt. Gell? Ich verstehe. Und das hat funktioniert? Schmerz kann dann solche Zwangsgedanken verdrängen? Ja, in extremen Situationen dann schon. Mitunter klappt das, aber auch nicht immer. Und das war halt in den Jahren 2000 bis 2007 ganz, ganz extrem. Gab sogar Speisen wie zum Beispiel Suppe. Ja. Ja, Suppe, da liegt der Spruch nahe, in die Suppe spucken, oder dass die Suppe hast du dir selber eingebrockt. Also war Suppe bei mir vom Essensplan gestrichen. Und so ging das immer, immer weiter, bis ich nachher nur noch einige wenige Sachen essen konnte. Ja. Dann kam zum Glück ein Bericht über einen Professor in Köln, der mich dann behandelt hat mittels einer Implantation einer Sonde ins Gehirn. Man nennt das eine Tiefenhirnstimulation. Ah, also es gab eine Art Gehirnoperation? Es gab eine Gehirnoperation, die dauerte 8 Stunden. Ja. Und was genau wurde bei dieser Gehirnoperation dann gemacht? Ja, es wird ein Generator in die Brust eingesetzt, der elektrische Ströme in das Tiefenhirn, ungefähr 15 cm tief, sendet. Und praktisch diese, man sagt heute, das sind verkehrte Schaltkreise, diese Schaltkreise blockiert. Mhm. Das hat bei mir dann noch 3 Jahre, ging es dann noch gleich oder bergab, und dann kam irgendwann der Umschwung. Ich habe heute immer noch Zwänge. Das heißt, danach war es gar nicht besser nach der Operation. Unmittelbar danach nicht. Man hat sich auch, es gibt auch Leute, bei denen hat das am nächsten Tag gewirkt. Aber man ist heute schon der Auffassung, das kann auch mal 1, 2, 3 Jahre dauern. Und so war es bei dir? So war es bei mir, ja. Ich war ein sehr, sehr schwerer Fall. Das heißt, heute geht es dir, wie würdest du es heute beschreiben, wie es dir geht? Ich sage mal so, ich habe sicherlich noch 50% der Zwänge, die ich früher hatte, aber die Lebensqualität, die ist um 300% gestiegen. Ich kann heute wieder leben. Aber immerhin noch 50% der Zwänge. Sagen wir mal 30-50%, man kann sowas schwer quantifizieren. Okay. Im Moment bin ich auch so ein bisschen durch Depressionen im Stress. Ja, aber vielleicht. Aber es hat sich sehr, sehr viel gebessert. Ja, vielleicht sagst du mir. Es gibt auch in Deutschland bisher nur 50 Personen, die sich untereinander nicht kennen, die diese OP haben. Ja, vielleicht sagst du mir noch ein paar Beispiele, die dich zum Beispiel zurzeit plagen, die du immer noch hast. Naja, zum Beispiel, dass ich von Depressionen nicht wegkomme, dass ich zum Beispiel relativ viel Unglück im Moment erfahre, zum Beispiel im Auto. Oder das können banale Sachen sein, nicht? Oder finanzielle Bedrohungen oder ähnliches. Nicht? Das, sobald eine Belastung kommt. Ich muss mich gerade sehr anstrengen, dich zu verstehen, weil die Leitung immer so wegblüppt. Ja? Okay, das sind ja noch eher vielleicht auch noch normalere Belastungen, von denen du jetzt sprichst. Dann gehen wir nochmal zurück in die Vergangenheit, ja. als es dich wirklich sehr, sehr, sehr, sehr belastet hat. Du hast gerade ja schon ein paar sehr schlimme Beispiele genannt. Wahrscheinlich gab es doch noch mehrere. Vielleicht erzählst du noch ein wenig darüber. Ja, es ging eigentlich immer letztendlich um die Familie, dass meinem Sohn was zustößt oder dass meiner Frau oder in der gesamten Familie irgendetwas zustoßen könnte. Das sind einfach Gedankenimpulse. Man muss sich das so vorstellen, als wenn einem plötzlich irgendwo so der Blitz trägt. Und wenn du das jetzt nicht wiederholst, dann passiert irgendwann was. Mhm. Das liegt dann in der Zukunft, sag mal, fassbare Beispiel, es gibt Leute, die haben Angst vor AIDS. Ja. Ja, das ist sowas Fassbares. Nur bei mir war es halt wesentlich abstrakter. Ja, und das bezog sich eben auf die Familie. Aber vielleicht sagst du noch ein Beispiel, was du dann immer und immer und immer wieder noch getan hast. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe in einer Bank gearbeitet, dann musste ich es natürlich unterdrücken, weil ich Kunden habe, aber dann habe ich da zum Beispiel abends, wenn ich einen Brief losschicken musste, den habe ich 50 Mal auf und zu gemacht und zugeklebt. Das war ein relativ teurer Brief am Ende, ja. Mhm. Oder ich bin dann zwischendurch, Kunde war weg, ich bin dann mir die Hände waschen gegangen und dergleichen. Du bist die Hände waschen gegangen, um was zu machen? Das ist so eine Bereinigungshandlung, wenn man will. Aber, und wie oft kam das dann vor, das Händewaschen? Laufend. Das war auch der Ursprung meiner Zwänge. Ich habe mit 14 angefangen und ich weiß aber nicht, welcher Hintergrund dahinter steckt. Und habe über 2 Stunden am Waschbecken gestanden, habe die Hände gezwungen. Wenn das zum Beispiel in der Bank passiert, weil du hast einen Kunden verabschiedet, du hast dich mit ihm beschäftigt, dann bist du in eine Toilette gegangen, hast dir die Hände gewaschen. Wie oft hast du dir dann nach einem einmaligen Kundenkontakt die Hände gewaschen? Naja, das praktisch nach jedem oder irgendeine andere Zwangshaltung irgendetwas, was das neutralisierte. Nicht? Das konnte sein, dass ich, Umschläge geklebt habe oder eine Tür auf und zu machen musste. Die Handlung war dann eigentlich egal oder änderte sich ständig. Gut, wenn man jetzt sagt, einmal Hände waschen, wäre ja nicht so schlimm. Nö, aber wenn du, ich sag mal, den ganzen Tag alle Viertelstunde dann irgendwo eine Zwangshandlung vollbringen musst und die Hände waschen ist mit einmal nicht getan, das geht dann 10, 20 Mal, nicht? Mhm. Ja, du hast ja gerade auch noch ganz andere gravierendere Beispiele genannt. Wie ist deine Familie mit dieser enormen Belastung umgegangen? Ja, gut, ich habe einen Sohn gehabt, der war auf dem Höchstpunkt meiner Zwänge 8, der ist heute 19. Kinder haben dann unheimliches Einfühlungsvermögen, auch um so ein Beispiel zu nennen. Ich kam die Treppe zu meiner Wohnung nicht hoch. Mein Sohn hat das gesehen mit den 8 Jahren und hat gesagt, Papa, jetzt gehst du noch einmal zurück und dann vor. Und dann muss es aber gut sein. Wahnsinn. Und wie viel Mal hast du es versucht, hochzugehen? 50 Mal. Wahnsinn. 50 Mal, um einmal in die Wohnung zu kommen. Und das hat der Junge gesehen und hat gesagt, Papa, jetzt mach mal noch einmal und dann klappt's. Ja, man hat das natürlich so gemacht, dass er nicht zu viel davon mitkriegt, weil man hat auch immer Angst, dass er sich das abguckt, nicht? Mhm. Steht man dann in so einer Situation auch neben sich und lässt den gesunden Menschenverstand sagen, Mensch, das ist Wahnsinn, was du hier machst. Nur, ja, natürlich. Das ist die Quälerei bei dieser Krankheit. Man hat einmal diese verrückten Sachen, die nach außen hin ja auch verrückt sind. Mhm. Aber man weiß ganz genau, das ist völliger Blödsinn, was man da tut. Das ist die Nummer zwei der Qual, mhm, nicht? Und es gelingt einem nicht, per Ratio dagegen vorzugehen? Nein, es gibt in der Verhaltenstherapie, versucht man das, indem man die Leute in die Situation reinzwingt. Mhm. Aber ich war offenbar über den Punkt einfach hinaus. Heute ist man ja auch in der Neurobiologie so weit, dass man sagt, hier, da ist in den Gehirnschaltkreisläufen etwas nicht in Ordnung. Welche Auswirkung hatte diese schwere seelische Erkrankung auf deine Ehe? Ja, auf meine Ehe. Ich habe zum Glück eine Frau, die mir da auch beistand, und aber nicht zu tief emotional damit hineinging, denn das führt in der Regel dazu, dass das irgendwann zerbricht. Aber es ist nicht zerbrochen und ihr seid heute noch zusammen. Jawohl. Das ist sie hat mich sogar noch während der Zwangsneurose geheiratet. Das klingt doch gut. So, dann hast du die Operation über dich ergehen lassen. Ja. Ist das eigentlich eine Operation, bei der man im Nachhinein sehr lange im Krankenhaus liegen muss? Das klingt immer so dramatisch, Gehirnoperation. Nein, die Voruntersuchungen haben ungefähr durch die Psychiater einen Test, damit man auch wirklich sagen konnte, das ist eine Zwangsneurose. Die haben ungefähr 3 bis 4 Wochen in Anspruch genommen, die OP 8 Stunden an einem Tag. Und aus der Stereotaxie, also aus der Neurochirurgie, konnte ich einen Tag später raus. So, und nun ist eine gewisse oder eine erhebliche Erleichterung eingetreten, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Wie behandelst du dich im Moment? Was kann noch getan werden gegen den Rest der Zwänge? Im Prinzip gar nichts. Das liegt im Wesentlichen in meiner Hand, denn es gibt ein Problem. Psychotherapeuten oder Psychiater oder auch Ärzte anderer Professionen reagieren außerordentlich allergisch auf das Thema. Warum? Weil sie nicht in der Regel, ich frage dann immer, steht da manchmal auf dem Überweisungsschein, ich frage dann immer, was halten Sie davon? Nicht, gar nichts. Und dann sage ich, kennen Sie das denn? Dann heißt es nein. Und ich sage, kennen Sie die Forschungsergebnisse, die positiv sind? Mhm. Nein. Ja, das ist für mich ein unheimliches Ärgernis. Ich verstehe. Ich schleppe also im Prinzip so eine Geschichte hinter mir her. Ja. Die mir ewig nachläuft. Ich glaube, du weißt wahrscheinlich viel mehr als die meisten behandelnden Therapeuten und Ärzte. Ja. Wenn man so in einer solchen Krankheit drin ist, dann häuft man sich ein großes Fachwissen an. Ja, für mich ist es einfach auch so. Es gibt da einen Professor der Neurochirurgie, der gesagt hat, 20% der Leute in dem Stadium, die bringen sich irgendwann um. Mhm. Und dann kann ich nicht sagen, aus Statusbedenken, ich lehne das einfach mal so ab. Mhm. Nicht? Wenn die wissenschaftlichen Ergebnisse. Ja, natürlich. Dagegen sprechen, nicht? Lieber Horst, ich danke dir, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deine sehr schwere Krankheitsgeschichte und in die schwierige Zeit, und wünsche dir wirklich von Herzen, dass sich das weiter stabilisiert und dass du immer beschwerdefreier wirst in der nächsten Zeit. Ich danke dir, und vielleicht hast du ein oder andere auch mitgekriegt, vielleicht wird dem auch geholfen, das wäre mir wichtig. Das wäre sehr gut. Ich danke dir vielmals, alles Gute, Horst. Bitte. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade mal so durchgezappt sein durch die Kanäle, wir sind da, das seht ihr. Und wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt abgedreht und durchgeknallt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht ein ganz anderes Leben führen als wir langweiligen Normalos. Vielleicht seid ihr in einer Liebesbeziehung mit 4 Leuten oder mit 5. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die waren in einer 6er-Liebesbeziehung, was Wahnsinn war, was wirklich irre war. Und das funktionierte zumindest über einen gewissen Zeitraum. Vielleicht habt ihr besondere Vorlieben. Das kann sexuell sein, es kann aber auch irgendwas ganz anderes sein, die auch nicht so der Norm entsprechen. Vielleicht habt ihr Ticks, Marotten, was auch immer. Wenn ihr einfach ein bisschen anders seid als die Norm und euch angesprochen fühlt, ruft gerne an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier sind Erika und Justus, beide 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ihr beiden, das ist aber schön, dass ich euch dran habe. Ja, wir finden das auch sehr schön. können wir zu dritt reden oder musst du den Hörer hergeben? Ich muss den Hörer zwar hin und her geben, aber Erika hört mit. Gut, dann fangen wir erstmal an, Justus. Ja, ich fange mal an mit deiner Frage vom letzten. Also erstmal passt es sehr gut zu dem, was du eben gesagt hast. Ja. Und ich fange mit deiner Frage an, wir sollten uns einen Filmtitel von unserem Sexleben mal überlegen. Gerne, ja. Und das brauchten wir gar nicht, denn es gibt einen Film über unser Sexleben. Wie? Über euer privates Sexleben? Ja, und unsere ganze Lebensvorstellung. Wie? Und zwar gab es den vor 2,5 Jahren im ZDF in der 37-Grad-Serie mit dem Titel Ich liebe nicht nur einen. Ach. Ach. Und da wurdet ihr porträtiert und daraus schließe ich, dass du, Justus, nicht nur Erika liebst, sondern auch noch irgendeinen anderen Menschen. Ja, ja, kann man erstmal sagen, ja. Und also das ist für viele durchgeknallt, das kann man wirklich sagen. Wir waren auch danach bei Lanz in einer Talkshow, ja, auf dem ZDF. Und wenn man sich im Nachhinein dann die Gesichter anguckt, wenn wir uns geäußert haben, wie die Hände vom Kopf geschlagen haben, dass man so sowas machen kann. Und dann bin ich aber jetzt hochgespannt. Ja, und was? Ich will mal sagen, zu unserem ganzen Durchgeknallten gibt es so ein paar Oberbegriffe. Das eine ist also, wir leben Polyamor, das heißt, wir lieben mehrere. Dann mit unseren 70 Jahren pflegen wir noch regelmäßig Sexualität in unserem Alter. Ja. Das betrachten wir als sehr normal. Ja. Das dritte, der Tod ist für uns kein Tabuthema. Mhm. Und der gehört dazu. Dazu vielleicht nachher noch mehr. Und das vierte, wir kennen keine Eifersucht. Das hört sich alles sehr verlockend. Hört sich alles gut. Ich höre gerade, dass wir ein Foto haben von dir oder von euch. Dann können wir Ach, ein fast nackt Foto, du lieber Nein, Himmel. Also, es ist also ganz züchtig alles. Aber das ist ja nicht alles drauf. Das ist ja lustig. Was hast du? Hast du einen Slip da noch an? Nein, das ist ein Art Lungituch. Das kommt aus dem Tantrischen. Ja. Und das ist sozusagen die Arbeitskleidung bei tantrischen Ritualen. Ja, hat man nur ein Tuch an und man ist geschützt und wer will, kann natürlich auch noch was drunter anhaben. Jetzt sitzen natürlich die Radiohörer alle vom Radio und denken, Mann, ich kann überhaupt nicht sehen, was da los ist, wie schade. Also, ihr lieben Radioleute, der Justus ist fast nackig, ist so von mittlerer Statur, ein bisschen Bäuchlein hat er, aber auch nicht zu viel und hat eben dieses Tuch um. Und die Erika hat, was hat Erika da an? Auch so ein Tuch. Auch so ein Tuch, aber obenrum auch, ne? Das ist eben hinterm Kopf zusammengeknüpft. Und die beiden sitzen da strahlend, als hätten sie gerade Bombensex gehabt und plaudern jetzt noch ein bisschen. War da nicht so, aber ist egal. Ja. Ich würde mal kurz, bevor ich Erika weitergebe, sagen. Ja, lass mich noch kurz dich fragen. Ihr seid aber eigentlich ein Paar. Ja. Ja. Wie lange schon? Wie lange? Wir sind seit 13 Jahren, seit 2001 zusammen. Ja. Damals lebte meine Frau noch, da waren wir in einer polyamoren Dreierbeziehung. Ja. Die letzten zwei Jahre lebte Erika auch mit hier bei uns im Haus, das ist nördlich von Berlin. Ja. Und dann bekam sie, das ist von früheren Krebserkrankung, Metastasen und wir haben sie gemeinsam begleitet und auch in den letzten Momenten war ich, meine Tochter und Erika an ihrem Bett und ich glaube, das ist auch für viele eine kaum vorstellbare Situation, dass eine Geliebte damit in dieser Situation ist. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine rührende Geschichte. Da ist ein Ehepaar, die Ehefrau wird schwer krank und es gibt schon eine Geliebte und die Geliebte ist dabei und begleitet dann die Ehefrau mit in den Tod. Dazu gib mir doch gleich bitte mal sofort jetzt die Erika, Justus. Wir reden gleich nochmal weiter. Ja, hier ist jetzt die Erika. Hallo Erika, freue mich, dich kennenzulernen. sehr schön, dass du da bist. Gleichfalls. Wie war das denn damals für dich? Du bist da in die Beziehung reingekommen zwischen Justus und seiner Frau. Wie war das zunächst erstmal? Da war die Frau ja noch nicht krank am Anfang. Also ich muss dazu sagen, dass ich vorher in meinem früheren Leben monogam gelebt habe, so wie viele in unserer Generation halt erzogen waren. Ja. Und ich bin erst auf der tantrischen Strecke und durch die Bekanntschaft mit Justus dahinter gekommen, dass man ganz anders, also Polyamor, viel glücklicher werden kann. Was ist denn die tantrische Strecke? Ja, Tantra, das wäre jetzt wahrscheinlich in dem Rahmen zu lange zu erklären. Nee. Ganz kurz gefasst, es ist eine Lebensform, wo man zu seinen ursprünglichen Gefühlen zurückfindet. Ja. Gut. Und ich habe dann durch die Bekanntschaft mit Justus gemerkt, dass es tatsächlich geht, mehrere Menschen zu lieben, ohne dass man Bauchschmerzen kriegen muss, sondern dass es eine Bereicherung für alle Beteiligten ist, wenn damit offen, ehrlich und verbindlich umgegangen wird. Wie hat denn die Frau von Justus damals darauf reagiert? Ich habe ja am Anfang gedacht, der kann mir ja viel erzählen. Wenn er sagt, seine Frau findet das okay, wenn er mal eine andere Freundin hat oder überhaupt einen anderen Menschen in Betracht zieht, das Herz auch an ihn wegzugeben. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass es ihr ernst war mit dieser Auffassung. Denn ich habe sie dann mal konkret gefragt, wie ist denn das, wenn der zu mir fährt, du weißt doch, dass wir nicht nur Händchen halten. Ja, genau, das ist und ja da das kam, solange er bei mir präsent ist, wenn er bei mir ist, ist das okay? Und was denkst du, was der für aufgeladene Batterien hat, wenn er von dir kommt? Aber dazu gehört ja wirklich eine sehr souveräne Lebenseinstellung, um das so hinzubekommen. Ja, ja. Ich bin hier jetzt knüpfe ich mal an das an, was wir eigentlich noch mit rüberbringen wollten, warum viele Leute uns durchgeknallt finden. Das waren ja jetzt nicht die einzigen Punkte. Dass wir ohne Eifersucht jetzt miteinander umgehen, da wundern sich wirklich sehr viele und sagen, ja, wie macht ihr das? Wie viel gibt es denn? Wie viel Lover hast du denn noch und wie viel Geliebte hat er noch? Also ich habe zumindest zwei Männer, die wo das so aktuell noch was läuft und Justus würde ich sagen, auch so ein, zwei. Das ist zeitlich jetzt im Moment nicht so, wie es damals in dieser Dreiergeschichte war. Aber trotzdem. Aber ihr beiden lebt zusammen und ihr geht dann raus und besucht dann eure Geliebten. Die kommen auch manchmal her. Das ist also durchaus nicht so, dass wir da immer hier flüchten müssen. Das ist also manchmal so, dass ein Mann hier zu Besuch ist und wo Justus weiß, dass ich mit dem also auch eventuell intim werde. Ach so, und dann kommt Justus nicht dazu. Das könnte unter Umständen auch sein. Das kommt jetzt wirklich drauf an, was es für Menschen sind. Wir haben auch sowas schon gehabt, dass dann da überhaupt keine Grenze ist. Aber im Grunde genommen, es gibt keine Geheimnisse. Jetzt mal Hand aufs Herz, Erika. Du bist eine erwachsene, erfahrene Frau. Du kannst dich genau beobachten. Gab es denn noch kein Mal einen Moment der Eifersucht? Ich wollte gerade dazu sagen, das ist bei mir ein Entwicklungsweg gewesen. Ich habe am Anfang manchmal schon ein bisschen so komische Gefühle gehabt, wenn er zu einer anderen gegangen ist. Aber da wir damit sehr offen umgegangen sind, ich wusste ja genau, wenn er hingeht, er hat es mir ja gesagt. Und ich habe auch gesagt, ich muss mal sehen, ob ich damit ohne Probleme umgehen kann. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich eher eine Anregung fürs eigene Sexleben ist, als dass es beschwerlich war. Nun besteht ja immer die Gefahr. Ich bin da reingewachsen praktisch, dass es jetzt eifersuchtsfrei ist. Dennoch besteht ja immer die Gefahr, und das macht ja auch die Eifersucht aus, dass der Partner vielleicht auf einen Menschen stoßen könnte, in den er sich dann mit Haut und Haaren verliebt und dass man ihn wiederum selbst verliert. Ja, das ist jetzt die Verlustangst, die du ansprichst. Genau. Die, weißt du, was ich dazu sage? Wenn sowas passieren würde, dann wäre die Beziehung vorher schon im Eimer. Ich bin mir sicher, dass ich ihm was bedeute. Sicherlich nicht alles. Das ist eben das Polyamore. Ja. Ich glaube, dass kein einzelner Mensch fähig ist, alles abzudecken an Wünschen, Bedürfnissen und Begegnung und Kommunikation. Das ist einfach nur ein Vorurteil, was uns die Gesellschaft aufgedrückt hat. Also bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich finde solche Modelle ausgesprochen toll und bin beinahe eigentlich schon gelangweilt von dem klassischen Pärchentum, wie wir das ja alle seit Jahrzehnten und an jeder Ecke kennen. Ich finde es toll, wenn Leute neue Dinge ausprobieren. Domian, ich muss noch unbedingt was loswerden, was auch, warum wir durchgeknallt empfunden werden von den Leuten. Wir haben ja nun bei dieser Lebensform auch so noch zusätzlich den Wunsch entwickelt oder die Vorstellung, dass wir hier eine Gemeinschaft direkt gründen. Also so eine Art WG, wo Menschen zusammenkommen, die so ähnlich ticken wie wir. Die müssen jetzt nicht unbedingt alle polyamor mit uns direkt in Kontakt treten, aber es wäre schön, wenn sie es tolerieren und auch toll finden. Oder wenn sie tantrisch sind, so dass sie diese Art zu leben. Das wäre noch euer Wunsch, danach sind wir. Und was auch noch eine wichtige Sache ist, warum uns viele durchgeknallt finden, wir sind damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, zum Beispiel Sex im Alter. Also beispielsweise, dass du nirgends schöne Fotos oder Bilder findest von Menschen, die ein höheres Alter haben und da in Sex oder Liebe verbunden sind. Lass mich doch gleich mal konkret und ganz persönlich fragen. Du bist auch 70 Jahre jetzt schon alt. Welche Veränderungen merkst du in Sachen sexuelle Bedürfnisse, zum Beispiel zwischen 60 und 70? Wird's weniger? Also ich für mich persönlich, es wird ein bisschen weniger, aber wir haben fast täglich Sex. Ja, fast täglich Sex, das ist ja wirklich sensationell. Und da kann ich also jetzt wirklich, ich meine, körperlich gibt es da schon ein paar Einschränkungen. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich, ich brauche kein Fitnessstudio. Ja. Ja? Wenn ich in Sex gehe, dann ist das gleichzeitig auch eine Sache, die den Körper auf Vordermann natürlich, bringt, das ist gutes Training. Zu dem Thema Sex würde ich jetzt gerne den Justus auch noch ein bisschen befragen. Ja? Liebe Erika, von dir verabschiede ich mich schon mal. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Justus, einmal am Tag ist ja schon eine ganze Menge. Schaffst du es so oder mit Pillchen? Was mit den Pillchen? Mit keinem Pillchen. Ich nehme ab und zu eine Viertel blaue Pille. Ja, ist auch gar nicht gegen einzuwenden. Ist ja völlig in Ordnung. Nein, ich finde, das ist also, um was zu erreichen, macht man auch Training. Wenn ich im Winter Ski fahre, mache ich vorher auch Training, damit ich besser fahren kann. Nicht? Also und das ist schon eine schöne Sache. Ihr habt wahrscheinlich Kinder, Verwandte, nähere Bekannte. Wie reagieren die alle auf euer sehr ungewöhnliches Leben? Nachdem meine Frau gestorben war, sagten meine Kinder zu mir, Mensch, ist das toll, dass du Erika hattest. Wir hätten uns doch viel mehr um dich kümmern müssen. Wie fanden die Kinder das denn, als ihre Mutter gestorben ist und quasi die Nebenfrau, wenn ich es mal so ausdrücken darf, nämlich Erika, war auch schon da und war dabei? Ich sag ja, eine Tochter war ja auch mit dabei. Das war ganz natürlich. Mhm. Wirklich, das ist. Ich habe mich auch mit den Kindern drüber unterhalten, nicht? Und das ist also. Das ist erstaunlich. Also, wer ist davon ausgegangen, dass es da vielleicht doch kritische Stimmen gibt und Nase rumfliegt? Nein, auch gerade die Verwandtschaft von meiner verstorbenen Frau, die aus dem katholischen Sektor kommt, haben das voll akzeptiert. Ja, das ist aber ein Wunder. Wenn die aus dem katholischen Sektor kommen, dann sind das aber ganz ungewöhnliche Katholiken. Ja, wir haben da was vorgelebt, was eben Leben war und nicht einfach nur Fremdgehen oder Sexualität oder sonst was. Das ist und ich habe jetzt noch eine Frage, Justus. Du hast am Anfang auch darauf hingewiesen, dass ihr auch den Tod als etwas Normales in eurem Leben seht. So ungefähr hast du es gesagt. Ja. Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu. Wie meinst du das? Gucke gerade, was ich da als Wichtiges nehme. Jeder Mensch, der älter wird, sollte sich Gedanken machen, was ist, wenn ich nicht mehr alleine kann? Mhm. Ja, wer kümmert sich dann um mich? Mhm. Kann ich das in einer Monobeziehung zum Beispiel meinem Partner alleine zumuten? Oft ist der nämlich überfordert. Mhm. Und dann meinst du, wenn man in einer größeren Gruppe lebt, ist ja völlig klar, dann ja, die hilft sich. Ist ja wie eine Großfamilie früher. Ich will mal sagen, aus unserem Bekanntenkreis, wenn sowas passiert ist, das kam immer überraschend. Mhm. Und dann müssen die Kinder ran. Mhm. Ob sie wollen oder nicht, dass sie das ungern machen, ist es natürlich nicht. Aber wenn sie es aussuchen könnten, würden sie es gerne lassen. Ja. Und ich finde, jeder muss doch klipp und klar sagen, er kann sich ja schon ein Heim aussuchen, wo er vielleicht reinkommt. Er kann doch mal Besuche machen, ja. Er kann mit den Kindern reden oder er kann sich Gedanken machen, will eine Gemeinschaft mit dem Partner darüber reden. Mhm. Und wir kennen kaum Menschen, also, die das machen. Ich meine, finde das völlig einleuchtend, dass man das dann halt auch in dem Gebiet dann so sieht. Ja. Mensch Justus, also da haben wir ja mal einen Einblick jetzt genommen in eine sehr ungewöhnliche Lebensform und insofern kann man wirklich sagen, dass ihr abgedreht und durchgeknallt seid, im Verhältnis zur Norm auf jeden Fall. Ich finde das ganz toll und wünsche euch viel Glück. Darf ich noch einen ganz kleinen Schlusssatz sagen? Ja, bitte, nur zu. Ich glaube, eine polyamore Lebensweise, das heißt, ich will es mal so sagen, dass der Mensch zwei Menschen lieben kann, ist genauso, als wenn ich einen gleichgeschlechtlichen oder einen andersgeschlechtlichen liebe. Und die Menschen trauen sich im Grunde genommen mit dieser Version auch nicht in die Öffentlichkeit. So. Die Filmemacher von dem ZDF-Film haben ein Jahr lang gesucht, ein zweites Paar zu finden. Glaube ich. Aber noch auch ein Hinweis von meiner Seite, das ist ganz toll alles, aber es muss auf der Basis der Ehrlichkeit passieren. Aber nur. Nur. Mhm. Und wenn man jetzt dran denkt, wie oft viele Menschen fremdgehen. Mhm, genau, genau. Diese Unehrlichkeit, ja. Ständig mit der Lüge leben. Gruselig, furchtbar. Das ist für uns unvorstellbar. Lieber Justus, ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Schönen Gruß an Erika nochmal und ich wünsche euch noch ein wunderbares und erlebnisreiches Leben. Möge es noch viele, viele Jahrzehnte dauern und lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Durchgeknallt und abgedreht. Ach, ich kann ja noch mal ein paar, zwischendurch mal kurz ein paar Titel euch sagen von unserer Aktion Euer Sexleben als Filmtitel. Also die Merle hat uns gemailt und die würde ihr Sexleben überschreiben mit das geheimnisvolle Brummen. Hä? Das geheimnisvolle Brummen? Na gut. Axel würde sagen, vom Winde verweht. Das klingt nun nicht so optimistisch und so lustvoll. Bernhard sagt, Fleisch ist mein Gemüse. Und Marcello, das Beste kommt zum Schluss. Und Pascal, wow, Pascal hat gleich mehrere Vorschläge und unter anderem den Vorschlag, die 120 Tage von Sodom. Habt ihr das mal gelesen vom Marquis de Sade? Das ist krass. Da ist Charlotte Roach, ist ein Teletubby-Buch dagegen. Wirklich, 120 Tage von Sodom. Ist mir unbegreiflich, dass es damals überhaupt mal gedruckt wurde, vor 200, 300 Jahren. Porno und vulgär bis zum geht nicht mehr. So, Daniel ist 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Erstmal schönes, frohes neues Jahr. Ja, danke schön, dir auch. Warst wahrscheinlich wieder in Lappland, schätze ich mal. Ne? Nee, diesen Winter nicht. Ach, diesmal nicht. Nee. ich rufe natürlich auch zu dem Thema an. Obwohl, ich habe, wo du gerade sagst, mit dem Filmtitel, der das Sexleben beschreibt, bei mir wäre es dann wahrscheinlich 2001 Odyssey im Weltraum. weil meine Sexualität quasi in einem luftleeren Raum stattfindet, sie ist nicht vorhanden quasi. Okay. Seit 2001? Nein, 2001 Odyssey im Weltraum ist halt nur der Filmtitel. Ja, ja. Der Sexualleben findet bei mir schon länger nicht mehr so richtig statt. Warum nicht? Ich war noch nie so ein großer Fan von Sexualität, also von Austausch von Körperflüssigkeiten irgendwie. Und auch noch nie ein Freund von Beziehungen. Also wie du ja gerade richtig festgestellt hast, bin ich 28, hatte noch nie eine Freundin. Ja. Vollkommen. Und zwar nicht, weil ich keine finden würde, sondern einfach, weil ich tatsächlich keine Lust habe auf eine Freundin. Erzählst du mir das jetzt hier nur so nebenbei oder ist das auch dein Haupt? Nee, das war jetzt nur gerade nebenbei wegen dieses Filmtitels. Das kam mir nur gerade in den Kopf. Weil das ist ja auch schon ziemlich abgedreht, wenn du sagst, ich stehe gar nicht großartig da drauf und lebe ohne Sex. Ist ja auch eine Lebensform, warum nicht? Größtenteils lebe ich ohne Sex, ja, das stimmt. Wenn du nichts vermisst dabei? Absolut nicht. Nee, das ist für mich so normal wie für andere Brot zum Frühstück. Wie kommt das? Kurze Frage noch dazu. Was hast du für eine Interpretationsidee, Erklärungsidee? Es gab mal einen Psychologen, der mit mir geredet hat, der sagte, ich würde autistische Züge zeigen. Mhm. Und darauf habe ich mir natürlich einen Reim daraus gemacht, so ein bisschen, okay, Autisten sind nicht unbedingt Leute, die jetzt so riesenhaft sozialisiert sind irgendwie und jetzt Bock haben auf eine Beziehung, eine enge Beziehung, emotionale. Hast du denn für dich Bock auf Sex? Ein sexuelles Verlangen ist schon da, aber man kann sich auch andere Abhilfe schaffen als mit einer Frau natürlich. Und dann ist die Sache für dich erledigt. Dann ist die Sache für mich erledigt, ja. Hat wahrscheinlich auch was ein bisschen damit zu tun, dass meine Eltern sich mit 10 Jahren getrennt haben und dass man da vielleicht unterbewusst sich sagt, wenn lieber keine Freunde, weil wenn, dann kann es auch auseinandergehen. Ich finde übrigens dazu noch, dass wir in einer so extrem übersexualisierten Welt leben, dass viele ja schon unter einem ungeheuren Druck stehen, Sex zu haben, Erfahrungen zu haben und dieses und jenes. Ich finde das auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, das ist gar nicht mal so meine Welt. Ich brauche das gar nicht so sehr, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde das auch okay. Das muss man auch so hinnehmen. Man muss nicht sexuell wahnsinnig aktiv sein und alle Erfahrungen machen, muss man gar nicht. Nee, man sollte im Endeffekt, auch wenn es platt klingt, so leben, wie es einem am besten gefällt und nicht sich von außen irgendwie da was einreden lassen sollen mit sexualisierter Werbung oder Pornos, die einem sagen, welche Stellung am tollsten ist irgendwie oder sowas. Ne? Jetzt bin ich gespannt, weswegen du sagst, dass du abgedreht und durchgehalten bist. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist aber schon, jetzt wird es ein bisschen morbide. Ja, und zwar ist es so, dass ich seit vielen Jahren an Depressionen leide und auch schon Suizidversuche hinter mir hatte. Das ist an sich schon vielleicht ein bisschen abgedreht, auch wenn es eine Volkskrankheit ist. Aber ich habe seit ein paar Jahren, ungefähr seit 2011, Zwangsgedanken. Wie der erste Anrufer vorhin ja auch sagte, mit diesem Hin- und Herfahren und 10 Kilometer und eine Stunde, wir brauchen oder 6 Stunden. Bei mir sind es aber allerdings ein Stück weit sexualisierte Zwangsgedanken, die auch münden in die Bereiche von Kannibalismus und Nekrophilie. Oh, jetzt wird's aber krass. Ja, genau. Erklär mal, welche Art von Gedanken, also gibt es dann doch Sexualität in dir, offensichtlich sogar sehr krasse Sachen? Eine etwas pervertierte Version von Sexualität. Was für Gedanken sind das genau? Es sind im Endeffekt, es ist ein total schräges Konzept irgendwie, aber in meinem Kopf, in der Fantasie, in diesen zwanghaften Gedanken ist es halt irgendwie so, also dass meine Fantasie so ist, ich würde in Anführungszeichen gerne quasi der erfolgreichste Serienmörder Deutschlands werden. Und das macht dich geil? Der Gedanke selbst nicht, aber es wäre, wenn in der Fantasie das Opfer dann schon tot ist, dann könnte ich es also in der Fantasie dann halt noch weiter erniedrigen, indem ich noch den Geschlechtsakt mit dem bereits toten Körper vollziehe. Also ich mache gerade nochmal einen großen Hinweis, wir reden gerade über eine Fantasie, die niemals realisiert werden möchte, sondern das ist alles in deinem Kopf. Exakt, ich versuche mich davon sehr stark zu distanzieren. Aber die Natur von Zwangsgedanken ist halt einfach, sie belasten einen. Das heißt im Klartext, du stellst dir vor, wie du eine tote Frau penetrierst. Ja. Und ich stelle mir auch en Detail vor, wie ich sie überhaupt dazu kriege, tot zu sein dann am Ende. Wie oft hast du diese Gedanken? Das ist schon häufiger jetzt der Fall. Das war bis vor ein paar Monaten noch periodisch, also so alle paar Wochen, wie so eine Art Schub. Mittlerweile sind diese Gedanken fast täglich da und beherrschen mein Denken auch, sofern ich nicht mit irgendwas anderem beschäftigt bin. Also nehme ich all meine Worte wieder zurück, die ich vorhin am Anfang gesagt habe. Auf dich trifft es zumindest nicht zu. Du bist ein sehr sexueller Mensch, aber eben auf dieser pervertierten Fantasieebene. Exakt, ja. Du beschäftigst dich ja nur offensichtlich schon sehr damit und nicht nur mit einer Briefmarkensammlung oder sowas. Nein. Ja. Das Wichtigste, wenn ich das noch sagen darf, ist an dieser Geschichte, an dieser Fantasie nicht die Sexualität postmortem und die Erniedrigung dann noch, sondern es ist vor allen Dingen dieses Richten über Leben und Tod. Sich quasi so gottgleich zu machen und zu entscheiden, du lebst und du jetzt leider nicht. Was macht dich sicher, dass das, so wie ich es vorhin hoffnungsvoll zum Ausdruck gebracht habe, aber dennoch die Frage, was macht dich sicher, dass das im Bereich der Fantasie bleibt? Der gesunde Menschenverstand. Ich weiß, dass diese Gedanken sich nicht, in Anführungszeichen, sich nicht gehören und dass sie niemals in die Realität umgesetzt werden dürfen, weil es unmoralisch ist, weil es unrechtmäßig ist und weil ich niemals jemandem Leid zufügen darf. Einfach, das ist eine Verbotszone, die ich nicht betreten darf. Und deshalb versuche ich das im Kopf zu behalten und es nicht durch Taten nach außen dringen zu lassen. Warum nimmst du es in Kauf, dass du im Fantasiebereich die moralischen Grenzen radikal überschreitest? Das ist die Frage, inwiefern ich das dann überhaupt in Kauf nehme, weil es halt wirklich eine Form von Zwangsdenken ist, auch in der Form. Würdest du gerne diesen Zwang los sein? Das ist sehr schwierig. Auf der einen Seite auf jeden Fall. Ich möchte ein gesundes, auch mehr gedanklich gesundes Leben führen und funktionsfähig sein. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich da in diesem Gedanken teilweise richtig aufgehe und die förmlich teilweise in mir selbst förmlich genieße. Ich glaube ja, ich bin der Auffassung, dass man sich natürlich im Leben einer gewissen moralischen Struktur unterwerfen muss, einer Ethik, aber auch im Denken. Weil das letztendlich auf auf einen selbst, auf das Handeln und auf die Haltung zum Leben abfärbt, wenn man in den Gedanken sich zu sehr laufen lässt? Ja, das habe ich mittlerweile an mir auch schon teilweise gemerkt. Ich bin eigentlich ein sehr besonnener Mensch, aber wenn mir was in letzter Zeit, in den letzten Wochen, Monaten irgendwas gegen den Strich geht, wenn mir jemand einen blöden Spruch reindrückt oder sowas, statt das argumentativ irgendwie auszuschalten, ist der Gedanke der erste, der dann irgendwie kommt, dieser Person muss ich jetzt unbedingt, und wenn es nur die Faust im Gesicht ist, einfach physisch klar machen, dass ich das für mich nicht dulde. Das meinte ich gerade damit. Naja. Was machst du eigentlich beruflich? Gar nichts. Ich bin arbeitslos, bin in Rehabilitation und soll versuchen, irgendwie wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Bin aber momentan quasi nicht arbeitstätig und nur in so einer Art starke Strukturierungsmaßnahme für psychisch Erkrankte. Ja, was hast denn du gelernt? Ich war mal Student. Ja, was? Was ich studiere? Ja, was? Skandinavistik. Ah, wie schön. Daher der Lappland-Bezug. Oh, Lappland sogar noch lustiger, weil ich auch mal Finno-Ugristik studiert habe, also was mit Finnland zu tun hatte dann. Hast du die Sprache auch gelernt? Ich habe die Sprache auch gelernt. Sensationelle Hochachtung, große Hochachtung. Du kannst Finnisch? Betrunken besser als Mutter. Ja, da fallen mir dann wieder Wörter ein, wo ich denke, ach Mensch. Ich glaube, in 10 weiteren Leben werde ich das nie lernen. Aber das ist gar nicht unser Thema jetzt. Nee, natürlich nicht, genau. Wenn du dir solche krassen Sachen vorstellst, wie du sie gerade erzählt hast, onanierst du dabei? Nein, tue ich nicht. Wie ist das wiederum zu erklären? Dass ich dabei nicht onaniere? Ja, genau, weil es dich doch offensichtlich sehr... Es ist, wie gesagt, diese Sexualisierung, dieser Gedanken ist weniger... weniger aus dem Gedanken heraus, dass ich das sexuell erregend finde, sondern in den Gedanken geht es tatsächlich nur rein darum, den bereits toten Menschen zu degradieren. Als hätte ich ihn nicht schon längst genug degradiert, indem ich ihn getötet habe. Ich verstehe. Sondern postmortem noch gewisse Dinge an, also nicht nur sexuelle Dinge postmortem durchzuführen, sondern auch noch andere Dinge, also wirklich möglichst viel zu tun, was den Menschen als Menschen degradiert und ihn zum Objekt stilisiert. Ich sage jetzt nochmal, ehe wir jetzt zahllose Beschwerdemails bekommen. Wir reden hier mit einem jungen Mann, nämlich mit Daniel, der über eine Zwangserkrankung spricht. Ja, genau. Wir reden nicht über irgendwelche verrückten Fantasien und bieten diesen Fantasien nicht irgendwie einfach mal so eine Bühne hier. Darum geht es nicht. Es geht sehr ernst um eine psychische Auseinandersetzung. Ja, genau. Das möchte ich vielleicht auch nochmal herausstellen. Das sind Zwangsgedanken, die belastend sind für den Menschen, der sie denkt. So, Daniel. Deshalb empfehle ich dir, nachdem du mir das alles gesagt hast, ist dir wahrscheinlich schon klar, was ich dir jetzt sagen werde, was ich dir empfehle. Ziemlich, ja. Ja, das musst du machen. Ich finde, du bist ein kluger Typ, das merke ich. Du musst ja einen guten Psychiater, Psychologen, Therapeuten, was auch immer suchen, der auf deiner Ebene ist, den du auch ernst nimmst. Und mit dem musst du daran arbeiten, damit du aus diesem, ich glaube, das ist ein Abgrund, in den du dich da begibst. Und je weiter du da absinkst, desto schlimmer ist das für deine Psyche, für deine Seele, dass du da wieder rauskommst. Ja, genau der Meinung bin ich auch. Ja. Ich kann dir gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, zumindest als Wegweiser, dass er dir vielleicht ein paar Sachen noch sagt, was du tun könntest. Ja. Alles Weitere musst du selbst in die Hand nehmen. Ja. Sollen wir es so machen? Ja. Danke für deine Offenheit, Daniel. Ja, und danke schön, dass ich dran kommen durfte. Es war sehr, sehr schön, mit dir mal geredet zu haben. Alles Gute wünsche ich dir wirklich sehr. Wünsche ich dir ebenfalls. Dankeschön. Du legst auf und Henning ruft dich gleich an. Ja. Tschüss. Ciao. 1.45 Uhr haben wir unser Thema abgedreht und durchgeknallt. Und hier ist die Lisa. Die Lisa ist 30. Guten Morgen, Lisa. Ja, guten Morgen, Domian. Lisa, du bist abgedreht? Ja, ich habe einen kleinen Tick. Ich höre. Und zwar esse ich Kreide. Du isst Kreide? Ja. Gibt's das nicht in den Märchen irgendwo? Das weiß ich gar nicht. Doch, der Wolf frisst Kreide. Oder wie war das bei Rotkäppchen? Damit er eine höhere Stimme hat oder irgend sowas war es? Ja, das habe ich nämlich auch schon mal. Ich habe darüber mal recherchiert. Kriegt man eine höhere Stimme, wenn man Kreide isst? Ja, das sollen Sänger machen, aber nicht in der Form, die ich esse. Welche isst du denn? Ganz normale Kreide, mit denen Kinder auch auf der Straße malen. Straßenkreide sogar? Ja. Nicht mal die schöne alte Schulkreide? Nee. Und warum isst du Straßenkreide? Also ich habe mal diese Schulkreide probiert und die schmeckt mir einfach nicht. Okay, das ist ein Argument. Wie schmeckt denn Straßenkreide? Ja, je nachdem muss ich sagen, welche Farbe man hat, ehrlich gesagt. Also ach, das ist wie bei den Gummibärchen. Man schmeckt die Farbunterschiede. Ja, richtig. Und das ist auch eine andere Konsistenz. Welche Straßenkreide in welcher Farbe schmeckt denn am besten? Ich glaube gelb oder rot. Also beides ist ganz gut. Kannst du versuchen, uns vage zu beschreiben, wie es schmeckt? Es ist ein bisschen so, als würde man ganz feinen Sand im Mund haben. Aber ist das schön? Ja, ist es. Das ist ja das Krasse dabei. Also sonst würde ich es nicht machen. Kreide an sich selber, also vom Geschmack her, ist das total neutral. Vielleicht so ein bisschen wie Staub oder so. Aber dieses Gefühl einfach, wenn du da drauf beißt, das ist... Hast du gerade ein Stück Kreide zur Hand? Nee, gerade nicht. Ach, wie schade. Ich hätte jetzt gerne... Ich habe die alle aufgebraucht. Ach, ich hätte jetzt gerne gehört, wie das sich anhört, wenn du in ein Stück Kreide beißt. Ja, aber man es hört, also es ist, wenn ich halt die abbreche, so ähnlich klingt das einem eigentlich auch. Wie viel Kreide isst du denn am Tag? Zwischen 2 Stücken und einer ganzen Schachtel. Ach du lieber Gott, wie groß ist ein Stück? So groß wie ein, ich habe jetzt hier gerade einen Kuli in der Hand, ist so groß? Ein bisschen kleiner vielleicht. Ein bisschen kleiner. Und so in der Schachtel, wie viel sind da drin? 10 Stück sind da drin. Aber die sind dann dicker als ein Kuli, ne? Ja, doch, also ein bisschen nur vielleicht. Bis zu einer ganzen Schachtel? Ja. Was macht denn das mit dem Magen und dem Darm? Ehrlich gesagt, gar nichts. Also ich habe auch mir schon Sorgen gemacht. Ehrlich gesagt, das weiß auch keiner, bis auf vielleicht mein Ex-Freund, der weiß das. Und Ich mache mir tausend Sorgen. Ich mache mir Sorgen um deinen Magen, um deinen Darm, um deine Zähne mache ich mir auch Sorgen. Ja, ich frage mich auch, ob das jetzt wirklich schädigend für die Zähne ist. Also ich habe bisher ich mache das, wie gesagt, schon recht lange, aber so intensiv halt, dass ich wirklich eine Schachtel esse, mache ich erst so seit vielleicht einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger. Wie kommt denn das, dass das mehr wird im Laufe der Zeit? Weil ich früher nie die Gelegenheit hatte. Ich hab ja immer gedacht, ja, du isst jetzt mal so ein kleines Stückchen irgendwo, wenn zum Beispiel einfach von der Tafel mal was stibitzt oder so. Und seit einem halben Jahr kaufe ich die halt auch so bei eBay einfach. Aber wie kommt man denn auf diese wahnsinnige Idee, überhaupt das mal zu probieren? Bin ich mein ganzes Leben lang nicht drauf gekommen. Ich habe als Kind, wir hatten bei uns so einen kleinen... nicht Keller, aber so halt so ein Abstellraum. Und da unten war halt immer so Putzlose. Und als Kind probiert man halt alles, wenn man so in dieser oralen Phase ist. Und da habe ich das erste Mal probiert. Den Putz vom... Genau. Und das hat mir einfach sehr geschmeckt. Mhm. Und als ich dann halt in der Schule war, ne, habe ich dann halt Kreide probiert, weil ich dachte, vielleicht schmeckt das ähnlich und das hat noch besser geschmeckt. Und seitdem esse ich das. Wird das dann weich, wenn man das dann kaut? Zerfällt das im Mund? Ja, es löst sich dann auf wie so eine Tablette. Ach so, genau. Du schluckst also nicht die Stücke runter, sondern die lösen sich quasi auf. Genau, also ich kau das ja. Also das ist ja das Kauen ist ja das... Das Schöne für dich. Genau. Das habe ich schon verstanden. Ich zerkau das alles so gerne und dann ist es halt eigentlich wie eine Tablette, wenn man eine Tablette auflöst. Hast du denn mal gegoogelt, was Kreide im Magen macht? Ja, aber da gibt's ehrlich gesagt nichts drüber. Also ich habe mal ein YouTube-Video gefunden, wo tatsächlich auch eine Frau gibt in den USA, die fast ihr ganzes Haus aufgegessen hat, weil das halt auch so mit Putz ist und die isst auch Kreide. Mhm. Und was ist das aus der Frau geworden? Lebt die noch? Ja, die lebt noch. Die isst ihr Haus. Also ich habe zu Hause nicht wirklich Putz und ich würde es, glaube ich, auch nicht essen wollen. Lass bloß die Finger vom Putz. Ja. Geh nicht hinter die Kacheln noch im Badezimmer. Nee. Die Kreide reicht. Ich überlege gerade, was ist Kreide eigentlich? Aus was besteht Kreide? Ich glaube, das ist Kalk oder sowas. Ja, das ist ja vielleicht gar nicht so schädlich. Aber du könntest irgendwie Verkalkung kriegen dann irgendwann mal. Ja, das wäre nicht so gut. Also ich müsste vielleicht echt mal einen Arzt aufsuchen. Aber zum Beispiel diese Frau, die macht das auch schon. Ach, die wissen das nicht. Da musst du schon zu irgendeinem Freak gehen, einem Spezialisten. Ein normaler Arzt wird das nicht wissen. Weiß ich nicht. Liebe Ärzte, ich will euch nicht beleidigen, aber ich glaube, wenn ich so den einen oder anderen Arzt fragen würde, sagen Sie mal, ich esse gerne jeden Tag einen Pfund Kreide. Was halten Sie davon? dass der da mir nicht fundierte Auskunft geben könnte. Ja, ich glaube, der wird mich ganz komisch angucken. Ja, natürlich. Der wird dich einweisen gleich. Das hoffe ich ja nicht. Dein Freund wusste das mal. Ja, also mein Ex-Freund, der weiß das. Also der weiß das und meine Mama weiß das auch, weil mit der habe ich mal darüber gesprochen. Sie hat mal gesagt, dass sie, als sie mit mir schwanger war, dieses Bedürfnis auch hatte, dass sie das zwischendurch auch mal hat. Och, wisst ihr, da haben wir's. Da haben wir ja die Zusammenhänge. Echt, die Mama hat das auch gemacht, als du schwanger warst? Genau, also sie hat das nicht gemacht, aber sie hatte immer das Bedürfnis danach. Ja. Und sie hat immer gedacht, dass das halt, also man sagt ja immer, dass Kinder ja die Zähne der Eltern wegessen, wenn die halt im Mutterleib sich entwickeln. Ja, ja, genau, genau. Und genau. sie hat immer gesagt, dass das wahrscheinlich deswegen der Fall war. Jetzt, weiß ich ja wirklich nicht, du solltest dich erstmal kundig machen, ob das gesundheitsschädlich ist. Das ist das Allerwichtigste. Ja. So, wenn es nicht gesundheitsschädlich ist, dann gut, ja, dann ist halt Kreide. Aber vielleicht solltest du die Menge etwas reduzieren, weil so eine ganze Kiste ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, es ist ja nicht jeden Tag, also es ist halt... Nur wenn es dich überkommt. Genau, genau. Also, und gerade heute hast du keine Kreide da, nur sowas Dummes. Ich hab sie aufgegessen, jetzt habe ich neue bestellt. Lisa, also damit ich mir keine Sorgen machen muss um deine Gesundheit, bitte erkundige dich, da kannst du ja noch ein bisschen rumforschen. Vielleicht gibt's ja wirklich irgendeinen Lebensmittelchemiker oder so, der dir da Auskunft geben kann, was das für eine Auswirkung auf den gesamten Organismus hat. Ja, das auch zum Beispiel diese Farbstoffe. Das wird ja auch ganz giftiges Zeug sein, wenn das für die Straße ist. Ne? Das ist ja auch nicht zum Essen gedacht. Ja, ich denke mal, weil das Kinderkreide ist, vielleicht probieren Kinder das ja auch mal. Dann müsste ja, das ja vielleicht doch... Aber es gibt ja auch Bastelstoffe und das sollten Kinder auch nicht essen. Also, erkundige dich und bleib gesund. Ja. Danke für den Anruf. Danke dir auch. Tschüss, Lisa. Tschüss. Dass ich mit dir reden konnte. Dankeschön. Sehr nett. Tschüss. Ciao. Tschüss. Die kreideessende Lisa. Und jetzt haben wir die Bella hier, oder Bela, die ist 42. Hallo. Hallo. Ach, der Bela. Der, entschuldige. Der Bela. Grüße dich. So, ja. Bela, abgedreht und durchgeknallt. Ja. Ja, abgedreht und durchgeknallt, passt zu meiner Form zu lieben. Zu lieben? Weil ich liebe Objekte. Du liebst Objekte? Ja. Wir sind ja die, ich glaube, die allererste Sendung im gesamten deutschen Fernsehen, die zum allerersten Mal über Objektsexualität vor vielen Jahren überhaupt mal gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Welches Objekt liebst du? Bei mir sind es Motorräder und Fahrräder. Erzähl mal ein wenig von dieser Liebe. Was ist das für eine Liebe? Das geht ja weit über ein normales Hobby hinaus. Ja. Ja, irgendwo als Hobby habe ich die auch, aber bei mir ist es auch so, dass ich die dann halt auch richtig wie menschliche Partner liebe. Also du hast ein Motorrad? Ich habe zwei. Zwei Motorräder. Zwei Motorräder und ein Fahrrad. Wie heißen die beiden Motorräder? Eigentlich haben die keine Namen. Ja. Weil ich sehe die nicht als Person. Ah ja. Okay. Aber trotzdem liebe ich sie sexuell als Objekte. Wie liebt man ein Motorrad sexuell? Wie liebt man das? Ja, man will das bei sich haben, man will es umarmen, an sich spüren. Nimmst du das Motorrad mit in die Wohnung? Ja. Ehrlich? Ja. Legst du das Motorrad ins Bett? Nee, das geht nicht. Dann würde Öl und alles auslaufen. So, jetzt hast du das Motorrad bei dir zu Hause. Und irgendwo in welchem Raum steht es? Wohnzimmer. So, jetzt beschreib mir mal, wie die Sexualität in dem Wohnzimmer mit deinem Motorrad abgeht. Ja, entweder drauf oder ich setze mich daneben und dann nehme ich das im Arm. Also ich nehme das vom Ständer runter, dass das so in der Hand habe, im Arm und dann kuschel ich oder reibe ich mich dran. Und gibt es an dem Motorrad Gegenstände, Bereiche, die dich besonders geil auch machen, sexuell? Nee, das eigentlich viele. Aber Auspuffreifen gehört schon. Dann auch allgemein der Geruch und so das Haptische, wie man sich das anfühlt. Du reibst deinen Penis an dem Motorrad? Ja. Es gibt zwei Motorräder und ein Fahrrad. Liebst du alle drei gleich? Ja. Sprichst du mit denen auch? Nee, auch nicht. Nee, das ist für mich, also ich personifiziere die nicht. Ich bin auch in einem Forum, Internetforum von Objekt Sexuellen und da gibt es die verschiedensten Formen. Also da gibt es welche, die wirklich mit den Objekten reden und denen richtig Namen geben. Aber bei mir ist das dann mehr so, dass ich die Sache noch dabei belasse, dass das Sachen sind. Ich versuche es nochmal. Kannst du mir die Attraktivität jetzt zum Beispiel eines deiner Motorräder erklären? Die Attraktivität eben auch als sexuelles Objekt? direkt erklären kann ich es nicht, aber irgendwie, dass ich das halt scharf finde. Halt einmal diese normale Interesse, wie jetzt normaler Motorrad- oder Fahrradfan, mhm. aber halt darüber hinaus, dass ich auch sexuell das anregend finde. Mhm. Was findest du denn schärfer und geiler? Ein Motorrad oder ein Fahrrad? Das ist mal Fahrrad, mal Motorrad. Ah, es wankt hin und her. Ja. Es geht aber über die sexuelle Attraktion auch hinaus. Ja, das ist auch irgendwie so ein Geborgenes, oder so ein, wenn das in der Nähe ist, dass man sich dann geborgen fühlt und also ist jetzt, wenn es nur sexuell wäre, dann ist es ja dieser Begriff Fetischismus, wäre es ja dann. Mhm. Und das ist bei mir aber nicht so. Bei mir ist es auch wirklich, dass das dann da, allein diese Tatsache, dass es bei mir ist, in der Nähe ist, das finde ich dann angenehm. Würdest du so weit gehen und wirklich sagen, dass das eine Form der Liebe ist? Ja, das würde ich sagen. Weil das ja ein großes Wort ist, ne? Weil ich habe mich ja jetzt auch im Rahmen schon mit eurer Sendung oder jetzt auch mit den Leuten, die ich jetzt im Forum kenne, auch weiter mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und da kann man das schon, also ich bin da schon ganz fest der Meinung, dass das eine Liebesform ist. Kann man etwas lieben, das einem nie etwas zurückgibt? Ja, es gibt mir ja was zurück. Ja, aber nicht aktiv. Ja, aktiv nicht. Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass es fährt oder auf Motorengeräusche macht, mhm. aber halt kein, es ist kein menschliches Wesen oder kein sozialer Kontakt. Mhm. Gibt es dennoch manchmal das Gefühl von Einsamkeit, wenn du dein Motorrad umarmst, weil du dass du in einem Funken mal wahrnimmst, Mensch, das ist ja gar kein Wesen, sondern es ist ein Gegenstand. Mehr so im sozialen Leben fehlt mir das. Bitte? Weil ich ja dadurch keine Familie oder keine Beziehung habe. Also jetzt keine Menschen um mich drum hat, so ein Familien. Wie jetzt bei der Beziehung, man hat die Leute um sich drum und ja. bei mir ist es dann halt so, die Familie wohnt alles ein bisschen weiter weg. Ja. Und so Freunde und Bekannte, das sind natürlich dann kein richtiger Satz für einen Partner, den man jetzt in der Wohnung hätte. Achso, deshalb ist das Motorrad ein Ersatz. Genau, aber für mich ist das Motorrad halt kein Lebewesen. Also ich rede mit dem nicht. Und deswegen kriege ich natürlich so für mein Sozialleben nicht viel zurück vom Motorrad. Du bist 42. Wann hat's angefangen? Wie hat's angefangen? Das hat mit der Pubertät schon angefangen. Wie war das da? Das hat damals angefangen. Stand das Fahrrad im Flur. War ausnahmsweise, weil ein Reifen kaputt war. Das repariert werden sollte. Und dann bin ich halt abends mit dem Schlafanzug dran vorbei, vom Zimmer ins Badezimmer, auf Toilette gehen zu wollen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie fürs Fahrrad mehr empfinde, als nur, dass mich das interessiert. Hat dich das befremdet? Ja, anfangs ja. Ich habe ja auch anfangs drunter gelitten. Weil ich ja auch nur nie, damals gab es ja auch kein Internet und nichts. Nee, damals war das natürlich Wahnsinn. Richtig. Deswegen habe ich gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der in Anführungsstrichen so krank tickt. Und das hat mich natürlich auch, war schwer. Und ich habe natürlich auch versucht, mich in die Rolle reinzuquetschen, doch eine Frau zu lieben und dann später im Internet eine Frau gesucht und das klappte natürlich alles nicht. Ah, also du hast den Versuch unternommen, auf normalem Wege weiterzugehen, aber das hat nicht funktioniert. Das hat gar nicht funktioniert, wirklich überhaupt nicht. Wie sieht deine Zukunft und deine Träume aus? Ja gut, meine Träume, ich meine mit der Liebe, ich denke mal nicht, dass man das ändern kann. Ich will es auch irgendwo nicht ändern. Du willst also gerne mit deinen beiden Motorrädern und dem Fahrrad zusammenbleiben. Genau. Und das ist dein Glück und du fühlst dich gut dabei. Ja. Nur halt irgendwie sozial muss ich das irgendwie noch. Also ich habe schon mal die Idee gehabt, dann irgendwie vielleicht jetzt irgendwie asexuelle oder andere Objektos, die dann halt auch. Ja. Wähler, ich muss dich unterbrechen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast und uns davon erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. War eine Ehre für mich, bei dir anzurufen. Dankeschön, tschüss. Ich bin seit 95 in der Technik nahm ich